Ich bin so geil, ich bin so stark. Ach komm du Noob, ich zeig dir jetzt, wie man's richtig macht. Ich bin so stark, ich bin so geil. Ach komm du Noob, du riechst wie meine Schwester nach dem Kacken. Ich bin so stark. Noob im Spinnennetz aus. Er hat Angst. Das war es dann für ihn. Kackte unter Hause waschen. Es ist doch nicht schön mit so einer Bremsspur in der Hose. Der Noob ist eine Sier. Samba Sandra. Nehme dich jetzt mit. Rufus und Sandra sind jetzt beste Freunde. Rufus bringt dir bei, wie man einen Eisen benutzt, das Auto fahren und wie man die Tankstelle ausrauben kann. Noobs können Freunde werden, denn jeder hat einen angefangen. Meine Minigun, 1000 Schuss mit dem Ding hole ich sogar eine Mücke vom Bau. Wir helfen keinen Noobs und